einst warst, du ein Seitenimperium von Revolutionären, in ihren Zellen erdacht, Arbeiter und Lehrer, mit einem erstaunlichen Gedächtnis, prangerten an und bestraften deine Tugenden, einst teilten wir unsere Fehler, damals hörte niemand deine Tragödien, deine Jugendlichen mit dunklem Haar, bewiesen, indem sie sich hingaben, ihr blondes Erbe. Gemeinsam sehnten wir uns danach, das Paradies neu zu erschaffen. Doch in deinem Eifer reproduzierten sich Abgründe. Heute infizieren neue Lügen deine Wunden. Zerlumpt murmelst du unklare Drohungen. Intrigen erfreuten dich wie Opium. Schamlos bestachst du deine Besucher, um sie zu schmähen oder zu beklatschen, schmeichelnd. Du beugst dich der Laune der wohlhabendsten Nation. In deiner Knechtschaft wirst du am Ende zu Fremden. Deine wahren Kinder wandern durch deine Müllhalden über Täler ohne Energie. Die letzten Opfer, Splitter deiner Universitäten und Motels. Der Laune der wohlhabendsten Nation. In deiner Knechtschaft wirst du am Ende zu Fremden. Deine wahren Kinder wandern durch deine Müllhalden, über Täler ohne Energie. Die letzten Opfer splitter deiner Universitäten und Motels.